Die Selbstaufopferung. Erzählungen, in denen es um eine Selbstaufopferung geht, findet man interessanterweise heute noch häufig in der Werbung. Denken wir nur an die Mütter, die für ihre Familie alles tun würden, riesige Wäscheberge besteigen und dafür mit Wunderwaschmitteln belohnt werden, zum Beispiel. Im Journalismus findet man diesen Masterplot in milderer Form, wenn beispielsweise über heroische Berufe berichtet wird oder wenn Protagonistinnen aus dem Gesundheits- oder Dienstleistungswesen porträtiert werden. Die unermüdliche Ärztin oder der rastlose Rettungssanitäter in der öffentlich-rechtlichen Dokumentation wie in privaten Reality-Formaten. Die heroische Selbstaufopferung als erzählerische Energie, die wiederum in Empathie mit den Protagonisten mündet, so werden echte Heldinnen des Alltags erzählt. Heldinnen im postheroischen Zeitalter. Doch wozu das alles? Brauchen wir heute überhaupt noch Heldinnen? Leben wir laut dem Berliner Politologen Herfried Münkler nicht schon im postheroischen Zeitalter? Wozu benötigt eine friedliche Gesellschaft, in der kaum einer mehr in die Verlegenheit kommt, heldenhaft handeln zu müssen, so etwas Antiquiertes wie Helden? Oder sind wir heute in der sozial zersplitterten Spätmoderne mit ihrer schier unendlichen Anzahl an Lebensstilen umso mehr auf gemeinsame Erzählungen angewiesen, die von Transformationen berichten? Der Soziologe Ulrich Bröckling beschreibt in seinem Buch Postheroische Helden, ein Zeitbild, den Übergang von militärischen Helden zu zivilen Heldinnen. Überliefert seien als Helden vor allem Männer, kämpferische oder auch tragische Gestalten, die Exzeptionelles leisten und sich mächtigen Feinden entgegenstellen. Soweit so bekannt seit Campbell.